Bitiş yani. Morgen. Mein Name ist Dr. Enes Ertürk. Ich bin der für Sie zuständige Arzt in dieser Station und jetzt möchte ich mit Ihnen auf einem Gespräch durchführen. Aber bevor wir anfangen, muss ich Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Sind Sie damit klar? Gerne, bitte schön. Okay. Wie heißen Sie? Mein Name ist Baum. Ihre Paul Baum. Paul Bau. Herr Baum, können Sie bitte Ihre Vor- und Nachnamen buchstabieren? Mein Nachname ist Baum, wie der Baum. Baum. Okay. Mein Vorname ist Paul, Paul. Okay, klar. Wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt. 30. Wann sind Sie genau geboren? Am 1. September 1. September. 1993. Okay, Herr Baum. Wie groß sind Sie? Ich bin ungefähr 1,75 groß 1,70 groß. und wirke circa 75 Kilogramm. 70 Kilogramm. 75. 75. Okay, alles klar. Herr Baum, was kann ich für Sie tun? Ich habe seit ungefähr 2 Tagen Schmerzen auf der rechten Seite. 2 Tage Schmerzen auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite des Körpers. Genau. Also rechte Bauchseite. Rechte Bauchseite, okay. Okay, seit 2 Tagen. Und rechte Bauchseite, okay. Wie haben die Schmerzen begonnen? Langsam oder plötzlich? Langsam, ganz langsam haben die angefangen nachts und werden jetzt immer stärker. Okay. Im Laufe der Zeit haben die Schmerzen sich verstärkt, ja? Okay. Können Sie bitte Ihre Schmerzen beschreiben? Sind sie zum Beispiel brennend, stechend, dumpfartig? Das sind so dumpfartige Schmerzen, die immer wieder kommen und gehen. Ach so. Kommen die Schmerzen als Attacken, ja? Genau. Okay. Dann Ihre Schmerzen sind vorübergehend und kommen als Attacken. Und wie oft kommt eine Attacke? Habe ich jetzt nicht gezählt. Okay. Und wie lange dauert eine Attacke des Schmerzes? Ungefähr so 2 bis 3 Minuten. 2 bis 3 Minuten dauert. Okay. Okay. Können Sie bitte Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 einschätzen? 1 bedeutet sehr leichter Schmerz, 10 bedeutet unerträglicher Schmerz. Ja, so 7, 8 würde ich schon Sieben. sagen. Sieben, und ich würde Sie fragen, strahlen Ihre Schmerzen irgendwohin aus? In die Leiste ein bisschen in die Leiste und in den Rücken. In der Leistung und in Leiste der und Rücken, Rücken. ja. Okay. Leisten und in die rechte Leiste, oder? Sie meinen? Rechte Leiste und in den Rücken, ja. Okay. Rechte Leiste und Rücken. Gerade. Okay. Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel Essen, Trinken, Bewegung? Nee, eigentlich nicht. Keine Auslöser, okay. Und gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verschlimmert? Schmerzmedikamente. Schmerzmedikamente. Verschlechtert Ihre Schmerzen. Nee, verbessert. Verbessert, okay, Schmerzmedikament. Ich habe schon ganz Medikamente genommen. Welche Medikamente haben Sie eingenommen? Ich habe Ibuprofen genommen. Ibuprofen. Wie viel Milligramm? 600 Milligramm. 600. Ich habe schon bestimmt 10 Stück genommen. 10 Stück. Bestimmt, seit 2 Tagen, ja. Seit 2 Tage. Oh, okay. Aber es scheint so ein bisschen viel, ja? Ja, aber ich habe das nicht ausgehalten, ne? Es war viel. Okay. Seit 2 Tagen 10 Stück. Herr Baum, soll ich Ihnen jetzt ein Schmerzmittel geben oder können Sie Ihre Schmerzen aushalten bis Ende unseres Gesprächs? Ich kann das noch ein bisschen aushalten. Okay, sehr gut. Nach Einnahme von Ibuprofen hat andere Beschwerden auf sind ist sind andere Beschwerden aufgetreten als Nebenwirkungen und so weiter? Nee, ich Ja, bin ich merke. weil die 10 Stück Ibuprofen ist ein bisschen viel, ja, für 2 Tage. Deswegen habe ich gefragt. Ja, aber ich habe sehr starke Schmerzen gehabt und die haben geholfen, ja. Okay. Aber jetzt habe ich keine Tabletten mehr. Okay, klar. So. Okay, Herr Baum, fühlen Sie sich glücklich? Ja, eigentlich schon. Ja. Und haben Sie schon gemessen? Ich habe leider kein Fiebermessgerät zu Hause. Okay. Fieber. Und leiden Sie gleichzeitig unter Stuhlfrost oder Nachtschweiß, Kaltenschweiß? Ja, so ein bisschen ist mir das aufgefallen, ja. Schon. Stuhlfrost? Oder Ja, so ein bisschen zittern. Zittern habe ich, ja. Zittern, okay. Und leiden Sie unter, oder schwitzen Sie mehr als früher? Oder tagsüber? Ja, wenn die Attacken kommen, ne? Also wenn die Schmerzattacken kommen, ja, dann ja. Okay. Bei Schmerzattacken schwitzen Sie. Schmerzattacken. Okay. Ist Ihnen übel? Ja. Okay. Und müssten Sie sich übergeben, wenn Ihnen übel war? Ja, schon zweimal. Zweimal erbrochen. Okay. Erbrochen. Okay. Okay, Herr Baum. Wie sieht der erbrochen aus? Das, was ich gegessen habe, also. Unverdautes Essen, ja? Richtig? Ja. Okay. Und haben Sie bemerkt, dass Ihre erbrochene haben Sie bemerkt, dass es ein Blut in Ihrem erbrochenen gibt? Habe Nee. ich nicht gesehen, nein. Nee. Okay. Trinken Sie genug Wasser? Ich hoffe, ja, also so mindestens 1 Liter am Tag. Okay. Es wäre schön, wenn Sie 1,5 Liter Okay. mehr als 1,5 Liter Wasser trinken könnten. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zu genommen? Ja, ich habe 2 Tagen nicht viel gegessen. Also 2 Tagen habe ich wenig gegessen. Kann sein, dass ich ein bisschen abgenommen habe. Das Okay. weiß ich. Okay. Sie haben Appetitlosigkeit wegen Schmerzen, ja? Ja, ich denke schon. Okay. Okay. Treten beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang Schwierigkeiten auf? Nein. Nee. Okay. Okay, und haben Sie noch andere Beschwerden oder fällt Ihnen in diesem Zusammenhang etwas ein, das wichtig sein könnte? Oder? Das war's. Okay. Haben Sie Probleme ein- oder durchzuschlafen? Ja, wegen den Schmerzen jetzt, ne? Wegen Wegen Schmerzen. Schmerzen, deswegen konnte ich nicht gut schlafen. Okay. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ich denke schon, ja. Gut. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Okay. Treiben Sie Sport? Fahrrad fahren, spazieren gehen, ne? Okay. Und ich habe noch eine Frage. Treten Ihre Schmerzen nach oder vor dem Essen auf oder? Nein. Okay. Sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Nicht, dass ich wüsste, nein. Keine Allergie. Okay. Rauchen Sie, Herr Baum? Nein. Nein, super. Trinken Noch. Sie Alkohol? Entschuldigung? Noch nicht. Vielleicht fange ich an. Ja, okay. Trinken Sie Alkohol? Selten, ganz selten. Was meinen Sie damit? Feiern, weil ich, wenn es Feiern gibt oder sowas. Okay, gelegentlich. Gelegentlich. Okay. Okay, jetzt würde ich nach Ihrer Vorgeschichte fragen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Zum Nicht, Beispiel sogar? nein, eigentlich nicht. Kein. Okay. Okay. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Meine Mandeln sind raus, hier. Mandel, Entfernung, ja? Ja, als Kind. Als Kind. Als Kind. Okay. Herr Baum, leben Ihre Eltern noch? Ja. Sehr gut. Und leiden Ihre Eltern an chronischen Erkrankungen oder so Also weiter? wir haben beide Bluthochdruck und Beide Diabetes. Blut. Weiter. Typ 1 oder Typ 2 Diabetes? Das weiß ich Was? nicht. Was ist das? Okay, nicht wichtig, okay. Okay. Bluthochdruck und Diabetes, beides, ja? Genau, beide. Okay. Nein. Okay. Haben Sie Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Okay. Geschwister, okay. Okay. Nehmen Sie Medikamente regelmäßig ein? Nur Irgendein. wenn ich Beschwerden habe, wie Ibuprofen, ne? Okay. Wenn ich Beschwerden habe. Bei Bedarf, ne? Genau. Und 600 Milligramm haben Sie gesagt, oder? Ja, genau, die hat ich von meinem Arzt bekommen. Okay. Litten Sie unter diesen Beschwerden bereits einmal oder das erste Mal? Das erste Mal. Okay. Okay. Was sind Sie vom Beruf, Herr Bau? Ich bin Programmierer. Programmierer. Wie ein Informatiker, ja? Genau. Programmierer. Okay, haben Sie Probleme auf Ihrer Arbeit, die Sie belasten? Eigentlich nicht. Nicht. Okay. Und wie ist Ihr Familienzustand? Ich bin ledig. Ledig. Haben Sie Kinder? Wohnen Sie allein oder mit? Ich wohne allein. Allein. Okay. Noch etwas. Okay. Also Ja, was Herr mir Baum. aufgefallen ist, ist auch, dass ich dass ich ein bisschen Brennen beim Wasserlassen habe. Ach so, ich bin nicht Wasser lassen. Ja, Okay. ist mir auch aufgefallen. Okay. Wasser lassen. Müssen Sie nachts auf die Toilette gehen? Nee, eigentlich nicht, aber es Okay. tut so Aber ein mit. bisschen weh, wenn ich auf Toilette gehe. Also Wasser. Okay. Die Wasser lassen ist weniger geworden, oder? Oder müssen Sie Ja, ja. öfter auf die Toilette gehen als früher? Ich denke schon, ja. Ja, okay. Öfter Wasser lassen gehen. Okay, bitte das Wasser lassen. Und wie sieht Ihre Urin aus? Ja, dunkel, so konzentriert. So. Und so konzentriert. Ja. Dunkel. Riecht ihre Urin? Wie riecht ihre Urin? Habe ich nicht dran gerochen. Okay. Dunkel geworden. Okay. Okay, klar. Okay. Ja, Herr Baum, ich habe alle Durchfall habe ich nötigen. nicht. Ich habe keinen Durchfall. Ja, okay, ja, klar. Okay, Sie haben keine Probleme mit dem Stuhlgang. Nein. Okay, gut. Okay, Herr Baum, ich habe alle wichtigen Informationen gesammelt. Und haben Sie noch Fragen oder gibt es etwas, das Sie mir sagen möchten? Ich habe auch keine Drogen genommen. Aha, ja, okay, sehr gut. Ich habe verstanden, habe vergessen. Ja, Sie sehen sportlich und gesundlich aus, war kein Rauchen, nicht Rauchen und kein Drogen, sehr selten Alkohol, ja, sehr gute Entscheidung. Okay, Herr Baum, ja, jetzt würde ich Sie über weitere Schritte informieren. Ja. Ich möchte zuerst Sie körperlich untersuchen und dann Blut abnehmen, Ihnen Blut abnehmen und danach, wenn falls Sie Wasser lassen können, bestimmen wir Ihre Urinstatus und danach kann ich Ihnen sagen, worunter Sie leiden und was wir machen. Haben Sie denn schon einen Verdacht, was sein könnte? Ja, ich gehe von einer die Entzündung der Handwegs aus. Ja, meine Verdachtsdiagnose ist eine Entzündung der Handwings, zum Beispiel Handröhre, Handleiter und so weiter. Aber das ist eine nur Verdachtsdiagnose. Hm. Je nach Befund kann ich Ihnen genauer sagen. Verstanden, okay. Und deswegen, Was bitte ist das normal, warten Sie dass eine das Stunde. im Bauch wehtut dann? Weil das musst du doch in den unteren, in der Harnblase wehtun, oder? Ich habe Schmerzen ja oben rechts so ein bisschen. Ja, es könnte zum Beispiel die Entzündung der Niere verursacht auch solche Symptome. Aber wie gesagt habe, muss ich zuerst ein paar Untersuchungen durchführen. Und danach besprechen wir es wieder. Muss ich denn hier bleiben oder kann ich hier nach Ja, Hause? Sie sollten hier bleiben, bis wir Ihre Diagnose bestätigen können. Okay. Kann das was Schlimmes sein? Nee, machen Sie Kann sich keine das Sorgen, sein? bitte. Wenn ich meine Verdachtsdiagnose bestätige, dann kann ich Ihre Beschwerden heilen. Okay. Ja. Okay. Ja. Dankeschön. Bitte schön, dann bitte warten Sie kurz im Wartezimmer. Okay. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Denke gut, aber Hadi Frag'ın geçti at hocam. Eigentlich schon. Wenn die Kollegen keine Fragen haben, dann machen wir Ersatz geçip hocam. Bitte Enes. Okay. Guten Tag, mein Oberarzt. Wenn Sie im Moment Zeit hätten, würde ich Sie meinem Patienten vorstellen. Gerne, bitteschön. Es geht um Herr Paul Baum, der 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und 75 Kilo schwer sei. Er stellte sich bei uns wegen seit 2 Tagen dumpfartige und starke Schmerzen im rechten Bauch vor. Und die Schmerzen hätten im Lauf der die Schmerzen haben sich im Lauf der Zeit verstärkt. Und die Schmerzen seien vorübergehend und kommen als Attacken. Eine Attacke dauere ungefähr 2 oder 3 Minuten. Sind die Schmerzen im Oberbauch oder Unterbauch? Oberbauch. Was denn jetzt? Unterbauch. Sicher? Habe ich nicht gefragt. Und eine rechte Bauchseite habe ich. Müssen Sie fragen, ne? Unterbauch oder Oberbauch, ne? Ja, Sie haben recht. Okay. Und die Schmerzen würden in der rechten Leiste und Rücken ausstrahlen. Und dem Patienten zufolge liegt die Schmerzintensität auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 7 oder 8. Und der Patienten sagte, dass es keinen Auslöser für die Schmerzen gab. Und dagegen habe der Patient Ibuprofen eingenommen, 600 Milligramm, und der Ibuprofen lindere die Schmerzen. Aber es ist auffällig, dass der Patient seit 2 Tagen 10 Tablette Ibuprofen eingenommen habe und er fühle sich Fieber, aber habe das Fieber, sein Fieber nicht gemessen und er gab an unter Schüttelfrost unter Schüttelfrost zu leiden und er berichtete, dass er unter Kaltschweißen bei der Schmerzattacke leide. Und diese Beschwerden seien erstmal bei ihm aufgefallen, ja, Aufgetreten. aufgetreten. Er gab an, nee, ihm ist übel und deswegen habe er zweimal erbrochen. Der Erbrochene habe unverdautes Essen gesehen, ausgesehen und deswegen habe er seit 2 Tagen nicht gegessen. Das heißt, er leide unter Inappetenz wegen Schmerzen und auch wegen Schmerzen leide unter er Insomnie. Er habe Probleme mit Wasserlassen. Er habe das Gefühl, dass er habe ein brennendes Gefühl beim Wasserlassen. Und er sagte, dass ihre Urin dunkel geworden sei. Und auch er müsse öfter auf die Toilette gehen. Und Wie sieht der keine Stuhl Allergie. aus? Nochmal bitte. Der Urin ist dunkel, Der ne? Onkel ist Und dunkel wie sieht geworden. der Stuhlgang aus? Er habe kein Problem mit Stuhlgang. Farbe haben Sie gefragt? Farbe? Nee, ich habe nicht gefragt. Und keine Allergie und er sei Nichtraucher und er trinke sehr selten Alkohol beim Feiern. Keine Vorerkrankungen. Er habe keine Vorerkrankungen und als Kind würde er. Als Kind würde er tonsillektomiert. Und in der Familienanamnese ergab sich beim Vater und bei der Mutter arterielle Hyperton und Diabetes mellitus. Und er nehme Ibuprofen 600 Milligramm bei Bedarf gegen Schmerzen. Und er sei Programmierer und wohne allein und sei ledig. Er habe keine Kinder und kein Drogen genommen. Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Pyelonephritis hin. Dafür spricht vor allem die Schmerzen in der rechten Bauchseite und drängendes Wasserlassen. Und in der Leiste und im Rücken ausstrahlende Schmerzen. Und Übelkeit, Nausea und Emesis. Könnte es auch eine Nierenstein sein? Ja, es könnte auch sein. Ja, als differenziell alternativ kommen. Urolithiasis, Cystitis oder ja, wie kann man sagen, Rinnstein, Nephrolithiasis. Nephrolithiasis in Frage oder Gastroenteritis vielleicht, akute Gastroenteritis Kann es auch könnte eine Cholezystitis auch. sein? Cholezystitis? Cholezystitis, ja, weil die rechte Bauchseite ist nicht. Kann sein, wissen wir nicht, genau. Akut Cholezystitis. Er kann auch beides haben. Genau. Harnwegsinfektion und Cholezystitis, ne? Man hat Ja. nicht immer einen dunklen Urin, wenn man einen Nierenstein hat. Oder wenn man eine Pyelonephritis hat, hat man nicht immer dunklen Urin. Man Ja, kann das haben, wegen. muss man. Trinkt ihr denn genug oder trinkt ihr wenig? Wenig, weil 1 Liter Wasser wenig. Okay. Ich trinke wenig Wasser. Kann er auch ein Appendizitis haben? Ja, auch alternativ kommen als Appendizitis in Frage stehen. Divertikulitis? Nee, die Vertikel ist Linksseite. Divertikel? Habe ich verstanden? Entschuldigung. Gibt es rechts keine Divertikel? Soweit ich weiß nicht. Okay. Oder? Gibt es schon, aber Sigma-Divertikulitis links, normale Divertikulitis kann man nach rechts haben. Okay, egal. Ja. Und Was machen Sie denn mit dem Patienten jetzt? ja, zuerst werde ich den Patient körperlich untersuchen und dann ihnen Blut abnehmen. Als Blutwerte möchte ich zum Beispiel das Blutbild, Blutzucker und Entzündungsparameter, Leberwerte, Nierenwerte und Urinstatus. Auch wichtig und Stuhldiagnostik vielleicht ja als akut Gastroenteritis auszuschließen vielleicht Ja, und in der Notaufnahme brauchen Sie keine Stuhldiagnostik zu machen, ne? ja Also, okay. das dauert ja lange, das dauert 2 Tage, ne? Ja, das ist nicht Sie müssen akut eine wirklich. Entscheidung treffen, okay? Okay. Und auch ich möchte auch EKG verschreiben, um eine akute Herzkrankheit auszuschließen. Und auch unbedingt möchte ich Ultrasonographie des Abdomens oder Harnleiter und so weiter. Ultraschall. Ultraschall durchführen. Und Röntgenthorax und Röntgenabdomen möchte ich auch durchführen. Ja, vielleicht. Können Sie machen, müssen Sie aber nicht machen. Er hat ja keinen. Ich würde erstmal Ultraschall machen. Ultraschall und Hat ja, er Rückenstatus. aktuelle Beschwerden eher im Bauchbereich, ne? Und Ja. Röntgenabdomen, wenn er kein akutes Abdomen hat, müssen Sie das nicht machen eigentlich. Ja, genau. Und ja, das war's. Und Sie gehen von einer Ich würde. Pyelonephritis aus. Was ist denn die Therapie für eine Pyelonephritis? Zuerst müssen wir den Patienten stationär aufnehmen und dann Flüssigkeit verabreichen. Erstmal ein Zugang des Gefäßes legen und dann Flüssigkeit verabreichen und dann wir als symptomatisch eine Therapie als symptomatisch geben wir. Zum Beispiel Anti-Analgetika Was und Antipyretika vielleicht nochmal bitte. würden Sie geben als welches Medikament? Ja, Paracetamol überprüfen und Aspirin, ja. Ibuprofen, okay. IV ist Ibuprofen. schwierig. Ibuprofen intravenös gibt es nicht. Okay, und dann Paracetamol. Ja. Intravenös. Novalgien gibt es auch. Ja. Novalgien. Und Es gibt. dann die Flüssigkeit zuvor ist sehr wichtig. Ja, was noch? Und wenn wir brauchen, können wir auch Antibiotika anfangen. Wenn Sie den Patienten stationär aufnehmen, warum nehmen Sie den Patienten stationär auf? Nur um Flüssigkeit zu geben oder Flüssigkeit kann auch zu Hause trinken? Oder das ist eine sehr, oder ja, ich nehme den Patienten kurzfristig auf, bis ich die Diagnose bestätigen kann. Okay, Sie haben Und die danach. Diagnose Pyelonephritis, haben Sie. Aber Sie ja, haben die Diagnose bestätigt. Was machen Sie mit dem Patienten? ich nehme den Patienten stationär auf, Warum? Warum? weil die Ursachen des Pyelonephritis könnte zum Beispiel eine Bakterieninfektion, Was bakterielle machen Infektion sein. Was Deswegen, machen wir Sie dann? müssen Antibiotika geben. Genau, richtig. Richtig, genau. Sehr gut. Okay. Super. Und Fels würden Sie geben? Wissen Sie das? Oder wissen Sie das noch nicht? Azithromycin vielleicht, nicht? Azithromycin, ja. Es Azithromycin gibt eher so oder Fluoxetin, Fluoxetin. Ciprofloxacin zum Beispiel, ne? Fluoxetin. Oder Knoll. Ciprofloxacin kann man auch geben, ne? Ja. Ja, sehr gut. Okay. Gut. Ihnen. Gibt es sonst Fragen oder Anmerkungen? Das Diagnose ist Pyelonephritis oder andere? Pyelonephritis, Nephrolithiasis kann beides sein, ne? Weil muss man überlegen, was er haben könnte. Das kann man ja nicht ganz genau sagen, ne? Aber es klingt so eher nach Pyelonephritis, ne? Ja, danke Ihnen.